Je suis Charlie Hebdo. Im Niemandsland hängen die Fahnen auf Halbmast. Wir trauern um die ermordeten Zeichner, Journalisten, Kollegen von Charlie Hebdo. Wenn Terroristen über Leichen gehen, fordert das offizielle Frankreich die Solidarität seiner Bürger ein. Es ruft nach schärferen Gesetzen, mehr Polizei und nach der Armee gegen das Böse, das in der Regel aus dem Orient oder aus Afrika drohen soll. Das andere Frankreich aber zieht zur Place de la République und trauert. Mehr als 100.000 Menschen weinten dort am Mittwochabend um die 8 Redakteure und Karikaturisten des Pariser Satiremagazins Charlie Hebdo und die anderen Opfer. Die Journalisten waren am Vormittag desselben Tages ermordet worden, mitten in der Redaktionskonferenz, von zwei Männern, die bewaffnet in das Zeitungsgebäude im Zentrum der Hauptstadt eingedrungen waren und aus Kalaschnikow-Gewehren das Feuer eröffnet hatten. In der Nacht zum Donnerstag hatte sich ein dritter Mann, der 18 Jahre alte Murat H., im Kommissariat von Charleville-Mézières den Sicherheitskräften gestellt. Gesucht wurde nach den mutmaßlichen Schützen, dem 32 Jahre alten Sheriff und dem 34-jährigen Said Kouachi, denen Murat H., ist ein Schwager von Sheriff, als Fahrer des Fluchtautos geholfen haben soll. Die Täter sind mittlerweile tot, die Polizei hat sie zur Strecke gebracht. Es handelt sich um zwei in Paris geborene und aufgewachsene Brüder französischer Nationalität. Unter den insgesamt 12 Todesopfern sind auch ein Personenschützer des Herausgebers und Zeichners Stéphane Charbonnier, ein Gast der Redaktion und ein Polizist, der im Viertel auf dem Fahrrad patrouillierte. Dazu kommen nach Angaben der Polizei 12 Personen, die verletzt wurden, 4 davon lebensgefährlich. Die beiden Mörder und ihr Chauffeur waren gegen 11.30 Uhr in der Rue Nicolas Appert Nummer 10 im 11. Pariser Arrondissement vorgefahren und hatten das Gebäude nach der Bluttat in aller Ruhe wieder verlassen. In ihrem schwarzen Kleinwagen entkamen sie anschließend nicht ohne vorher die Fahrradpatrouille niederzustrecken und den verletzt am Boden liegenden Beamten mit einem Kopfschuss hinzurichten. Videoaufnahmen eines Anliegers zeigen zwei schwarz gekleidete, mit Gesichtsmasken vermummte Gestalten, die in der Straße Allah Akbar rufen und ihre Bluttat rühmen, bevor sie im Auto fliehen. Wir haben den Propheten gerächt, wir haben Charlie Hebdo getötet. Das Satiremagazin arbeitete seit 9 Jahren unter dem Druck islamisch-fundamentalistischer Drohungen. Seit 4 Jahren lebten Journalisten mit Personenschutz, nachdem in der Redaktion hunderte von Mordankündigungen eingegangen waren und im November 2011 ein Brandsatz die Räume zerstört hatte. Grund der Feindseligkeiten und des Massakers am Mittwoch: die Weigerung der Redaktion, auf Karikaturen des Propheten Mohammed zu verzichten und ihren strikt antiklerikalen und antimilitaristischen Kurs zu verlassen. 2006 hatte Charlie Hebdo den Propheten unter einem als Bombe gezeichneten Turban mit glimmender Lunte veröffentlicht. Am Montag war Charlie Hebdo mit einer Zeichnung Stéphane Charbonniers, Künstlername Sharp, erschienen. Ein Taliban widerspricht dort dem Motto der Karikatur. Immer noch keine Attentate in Frankreich, mit den Worten: Wartet ab, wir haben bis Ende Januar Zeit, um unsere Neujahrsgrüße zu präsentieren. Nach dem Brand in der Redaktion vor gut 3 Jahren hatte Charbonnier, damals 44 Jahre alt, zu Protokoll gegeben: Ich habe weder Frau noch Kinder. Ich habe kein Auto und keinen Kredit. Nichts kann mich bedrohen. Ich ziehe es vor, aufrecht zu sterben, statt auf Knien zu leben. Mit ihm wurden nun die Karikaturisten Georges Wolinski, 80 Jahre alt, Jean Cabu, 76, Künstlerkürzel Cabu, und Bernard Verlac, 57, Kürzel Die Gnu, ermordet. Die vieltausendköpfige Trauergemeinde reckte am Abend auf der Place de la République Schilder in den Himmel mit der Aufschrift Je suis Charlie, ich bin Charlie. Die vor 22 Jahren gegründete, wöchentlich mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren erscheinende Satirezeitschrift und ihre Zeichner waren für zwei Generationen von Franzosen Teil des täglichen Lebens. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Niemandsland. Es ist Samstag, der 10. Januar 2015. Seien Sie herzlich willkommen. Und betrachten Sie mit uns, mit traurigen Augen, die Fahnen auf Halbmast zu Ehren der ermordeten Kollegen von Charlie Hebdo. Heime im Jahre 36, Schneider, Bauer, Monarchist, hat Haus und Weinberg und eine Flinte, womit er im Herbst die Rebhühner schießt. Streng katholisch und zufrieden, dass man nichts verändern muss, liebt eine Frau mit Mähmaschine, heiratet sie nach dem ersten Kuss. Und als der General Franco fragte, Jaime, bist du dabei? Fragte Jaime nicht lang, nahm die Flinte und ging, por Dios, por la Patria Rey. Der Priester sagt, die Roten stehlen Haus und Weinberg und Mandelbaum. Die nehmen dem Schneider die Werkstatt weg und sozialisieren die Frauen. Die feiern Fiesta im Oktober nach der russischen Tradition. Die Kirche muss in die Katakomben, Freiheit ist Haus und Religion. Und als der Priester am Sonntag fragte, Jaime, bist du dabei? Fragte Jaime nicht erst, ob das stimmt und ging, por Dios, por la Patria Rey. Jaime zieht aus mit den Faschisten ins Gebirg auf Menschenjagd. Nicht Rebhühner schießt er, sondern Menschen, ihn hat das Jagdfieber gepackt. Er sieht den Tod von Guernica und auch den Tod von Aragon und kommt in den Gräben vor Madrid, um Haaresbreite davon. Zu Hause dann aus dem Irache-Kloster hört er einen furchtbaren Schrei. Die Folter muss sein, sagt sein Offizier, por Dios, por la Patria Rey. Ich kenne Jaime seit 15 Jahren, er ist inzwischen nicht nur alt. Er hat drei Töchter und diese Frauen lassen Gott und der König kalt. Die älteste, die Maria Nieves, ist schon Witwe mit einem Sohn. Ihr Mann war Arbeiter in Pamplona, erschossen im Streik um besseren Lohn. Und als da Jaime den Priester fragte, Don Pedro, was denkst du dabei? Ob der Priester die Hände Ordnung muss sein, por Dios oder Padre Rey. Die zweite Tochter Maria Jesus hat einen Bauern zum Mann. Der steht jetzt am Band bei Opel in Bochum, damit er leben kann. Und Maria Bach, die Schneiderin, ging mit ihrer Werkstatt bankrott. Die Leute kaufen lieber Kleider aus Plastik im Sonderangebot. Da fragte Jaime den Bürgermeister, ich dachte, das Handwerk ist frei. Da lachte der feine Herr, so geht der Fortschritt, por Dios, por la Patria Rey. Der Weinberg ist verkauft, da steht eine deutsche Waffenfabrik. Die macht den Besitzer reich, weil der Lohn weit unter dem Durchschnitt liegt. Und Fiesta feiern sie für Touristen und für das Fernsehen nochmal. Aber sonst tanzt niemand mehr auf dem Platz, sondern in der Music Hall. Da fragte Jaime der Schneider sich selber, Mensch, was gewinn ich dabei? Wenn wir unsere eigenen Gräber schaufeln, por Dios, por la Patria Rey. Jaimes Schwager, ein Polizist, kommt manchmal noch ins Haus. Er hat einen Flugblattverteiler erschossen und sagt, mir macht das nichts aus. Und neulich hat die Guardia Civil den Priester bei Nacht geweckt. Den foltern sie jetzt in Burgos im Knast, der hat einen Basken versteckt. Und als da Jaime die Töchter fragte, was hört man am 1. Mai, sagten die, man hört jetzt Lieder mit Franco und Dios y la Wall Street, yeah. Ich sprach mit Jaime zum letzten Mal unter seinem Mandelbaum. Er sagte, du musst vorsichtig sein, du kannst nicht jeden trauen. Er sagte, ja, es ist soweit und gestern kam da wer herunter von San Sebastian, dem gab ich mein Gewehr. Ich frage dich, was hilft uns noch, wenn ich Dynamit und Blei? Was hilft gegen Franco und den Betrug mit Dios y la Patria Rey? So, jetzt kommt noch ein doppelter Nachruf, ein paar Jahre später. Dann kam die Zeit, da Franco an Transfusionskanülen hing, bis er dann endlich doch den Weg Carrero Blancos ging. 3 Tage später schlief Jaime ein und wachte nicht mehr auf. So hat er noch eine Freude gehabt vor seinem letzten Schnauf. Dann sangen die Töchter zur Mandoline, zur Trommel und zur Schalmei. Unter lautem Gelächter die Hymne kaputt von Dios y la Patria Rey. Niemandsland, Geschichte. Der Erste Weltkrieg und die Musik. Der letzte Sommer des alten Europa endete am 1. August 1914. Viele Deutsche bejubelten den Kriegsausbruch. Die meisten glaubten an einen schnellen Sieg. Doch schon nach 2 Monaten waren etwa 3,5 Millionen Soldaten tot oder verwundet. Die Offensive an der Westfront endete rasch in einem blutigen Stellungskrieg, einer monströsen Materialschlacht. Selbst der Mensch wurde als Material gewertet, notierte Ernst Jünger in seinem Tagebuch. Durch neue furchtbare Waffen wie Maschinengewehre, Gasgranaten und Flammenwerfer kam es zu massenhaften Verlusten und schweren Verstümmelungen. Einst blühende Landstriche im Nordwesten Frankreichs wurden durch Millionen Granaten völlig zerstört, die Äcker, Wiesen und Dörfer zu Wüsten zerpflügt. Es war ein millionenfaches Sterben. Militärische Todesfälle im Ersten Weltkrieg. Tote. Deutsches Reich 2,04 Millionen. Österreich-Ungarn 1,46 Millionen. Osmanisches Reich 325.000 Tote. Bulgarien 88.000 Tote. Russland 1,8 Millionen Tote. Frankreich 1,33 Millionen Tote. Großbritannien und Irland 750.000 Tote. Italien 460.000 Tote. Rumänien 250.000 Tote. Serbien 250.000 Tote. USA 117.000. Britische Kolonien 103.000. Französische Kolonien 78.000. Australien und Neuseeland 77.000. Bulgarien 38.000. Griechenland 25.000. Zu diesem Krieg gehörte auch das musikalische Säbelrasseln. Zwischen 1871 und 1914 standen viele europäische Staaten wirtschaftlich und kulturell in der Blüte. Trotzdem wuchsen nationale Ressentiments gegen die Nachbarn, die sich auch in der Musik niederschlugen. Joseph Haydn hatte sicherlich weniger nationale als künstlerische und finanzielle Hintergedanken, als er um 1797 im zweiten Satz seines C-Dur-Streichquartetts Opus 76.3 die Hymne des österreichischen Kaiserreichs aufgriff und kunstvoll variierte. Ebenso dachte Ludwig van Beethoven bei seinen Variationen über Rule Britannia vor allem an den englischen Musikmarkt und nicht an den Monarchen. Gleichwohl spielte patriotische Musik vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts im europäischen Konzertleben eine durchaus wichtige Rolle. Hymnen waren damals ein fester Bestandteil nicht nur des politischen, sondern auch des öffentlichen Lebens. Sie erklangen regelmäßig bei Militärparaden oder wenn die Regimentsmusikkorps zur sonntäglichen allgemeinen Unterhaltung aufspielten. Nicht selten erklangen sie auch als Abschluss von klassischen Konzerten und selbstverständlich immer dann, wenn gekrönte Häupter persönlich anwesend waren. Zudem erfreuten sich Märsche und andere patriotische Kompositionen im Konzertsaal großer Beliebtheit. Man denke nur an die zwischen 1901 und 1907 komponierten 5 Pomp and Circumstance Märsche aus der Feder des Engländers Edward Elgar. Der erste gilt bis heute als inoffizielle Hymne Großbritanniens. Der Brite Edward Elgar komponierte fürs Vaterland. Elgar machte zeitlebens aus seiner nationalen Gesinnung keinen Hehl. Als Deutsche, Franzosen und Briten 1915 erbittert in der Flandernschlacht kämpften, begann der Komponist mit der Arbeit zu »The Spirit of England« für Chor und Orchester. 2 Jahre später schloss er das Werk ab. Wie Elgar war auch der Franzose Claude Debussy ein glühender Patriot, der besonders deutscher Musik sehr kritisch gegenüberstand. Mit seinen ab 1915 komponierten Sonaten wollte er einen bewussten Gegenpol zur Tradition der Musik Beethovens schaffen und darüber hinaus das französische Musikerbe wiederbeleben. Nachdem deutsche Truppen im August 1914 in Belgien einmarschiert waren, komponierte Debussy die Berceuse Héroïque und widmete sie dem belgischen König und den gefallenen Soldaten des Landes. Für Volk und Vaterland. Heroisch-patriotische Töne gab es selbstverständlich auch im Deutschen Kaiserreich. Viele heute weitgehend vergessene Komponisten schrieben zackige Märsche und markige Kampflieder, die beim Publikum großen Widerhall fanden. Allerdings konnte das geneigte Auditorium auch im noblen Konzertsaal national gestimmte Klänge erleben, beispielsweise in der vaterländischen Ouvertüre Opus 140 für großes Orchester von Max Reger, die kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges im September 1914 entstand. In dem deutschen Heere gewidmeten Werk verarbeitete Reger neben anderen bekannten Melodien auch Hoffmann von Fallerslebens Deutschlandlied. So manches patriotische Opus wurde Kaiser Wilhelm II. Gewidmet. Reger wurde zu Lebzeiten von seinen Zeitgenossen gefeiert wie kaum ein anderer deutscher Komponist. Auch sein Kollege Hans Pfitzner hatte damals einen bekannten Namen. Er schrieb zwischen 1915 und 1916 zwei nationalistisch motivierte deutsche Gesänge für Bariton, Männerchor und Orchester Opus 25 nach Texten des Dichters August Kuppisch und Josef von Eichendorff. Schon lange vor dem Krieg gab es Anfeindungen gegenüber den Musikgöttern der anderen Nationen, die nach 1914 rigorose Ausmaße annahmen. Waren zunächst beispielsweise Richard Wagners Opern in verschiedenen französischen Kreisen nicht sonderlich gelitten, so wurde mit Kriegsausbruch die gesamte deutsche Musik verdammt. Gleiches galt auf der anderen Seite für die vorher überaus beliebten Werke von Jacques Offenbach oder Charles Gounod. Angesichts der Dauer des Krieges und seiner Auswirkungen auf die Bevölkerung wichen die patriotischen Klänge mehr und mehr einer musikalischen Auseinandersetzung mit den Geschehnissen zwischen 1914 und 1918. Die Überwindung der gegenseitigen musikalischen Ressentiments setzte nach Ende des Ersten Weltkrieges erst langsam ein. Deutsches Reich 2,04. Tote. Österreich-Ungarn, 1,46 Millionen. Osmanisches Reich, 325.000 Tote. Bulgarien, 88.000 Tote. Russland, 1,8 Millionen Tote. Frankreich, 1,33 Millionen Tote. Großbritannien und Irland, 750.000 Tote. Italien 460.000 Tote. Rumänien 250.000 Tote. Serbien 250.000 Tote. USA 117.000 Tote. Britische Kolonien 103.000 Tote. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. We'll be right back. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen, bonjour, je suis Bernard. Hast du die Sprache erkannt? Je suis Charlie Hebdo. Damit hatten wir unsere Sendung heute begonnen und damit werden wir unsere Sendung auch, mittlerweile sind es 22:30, fortführen und ganz sicher auch beenden. Das war ein Anschlag auf alles, was uns heilig ist, beziehungsweise wertvoll. Das Recht auf Satire, das Recht auf Spaß, das Recht auf Kritik, das Recht, die Autoritäten zu kritisieren und lächerlich zu machen. Und wir sind entsetzt, wir hatten gesagt, auch hier im Niemandsland hängen die Fahnen auf Halbmast. Wir trauern. Ja, auf alles, was uns heilig ist, heilig weiß ich jetzt nicht, da soll man ja vorsichtig sein, aber sagen wir mal, was uns wichtig ist, mindestens dir und mir, versuche ich, ja, sagen zu können, was man denkt, was man will, Witze machen zu können, andere auch lächerlich machen und so. Jetzt das Überraschende bei den Reaktionen auf diese Geschichte ist ja, dass wir uns jetzt plötzlich in Übereinstimmung finden mit anderen Leuten, die jetzt auch auf einmal anfangen, die Pressefreiheit zu verteidigen und so, denen das seit ja gar nicht so wichtig war, dieses Thema. Ne? Klar. Das ist ja doch verdächtig irgendwie, ne? Also unser Innenminister da, der hier in Spanien, ein gewisser Fernandes, der ist natürlich auch ganz empört, wie alle. Wahrscheinlich wird er auch zusammen mit Rajoy morgen da hinfliegen nach Paris zu dieser geplanten Großdemonstration. Aber dem ist es jetzt auf einmal so wichtig, dass er sagt, ja, wir müssen auch das Strafgesetzbuch verändern, um besser den Terrorismus gegen den Terrorismus kämpfen zu können. Ja, du warst schon nah dran, unseren Terrorismus verteidigen zu können. Ja, ja, genau. Und das wird jetzt diese Angelegenheit natürlich benutzt, um den Staat wieder aufzurüsten und ihm noch mehr Möglichkeiten zu geben, eben nicht nur die Terroristen, sondern alle, die irgendwie kritisch sind oder dagegen sind oder links sind, um die auch mit abwischen zu können. Ja, das ist die leider jetzt die Realität, dass man diesen Typen auch noch die Arbeit erleichtert dadurch. Und uns natürlich die Freiheiten beschneidet, noch mehr, wie du gesagt hast. Das Fürchterliche und Brutale ist, dieser Angriff war ja nicht gegen irgendeine Bank oder eine staatliche Repressionsinstitution. Das war ein Angriff gegen ein Presseorgan, das wirklich fortschrittlich, witzig und autoritätskritisch war. Und das sollte man nicht vergessen. Diese Typen sind nicht fähig, wahrscheinlich zu einem Schlag vielleicht gegen ein anderes Organ. Warum haben sie nicht ein rechtsradikales Organ angegriffen? Warum diese Leute? Warum ist ihnen dieser Knackebart, der vor 2000 Jahren mit einem Kamel durch die Wüste geritten ist und hat dann ausgerufen, er hätte die Stimme Allahs gehört, warum ist so ein Scharlatan und so ein Blödsinn irgendwelchen jungen Leuten, die in einem modernen Frankreich angeblich groß geworden sind, so wichtig? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Warum tun solche Leute so etwas? Was geht ihnen denn vor? Ja, also es gibt ja dann viele Leute, die jetzt so drauf reagieren, dass sie sagen, im Grunde geht es da nicht um Religion, sondern um Macht und Politik. Da ist natürlich was dran, das stimmt natürlich. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wie die ihre Aktion rechtfertigen, sagen wir, in der islamischen Welt generell und auch vor sich selber. Ja? Also die überall seit Jahren ist es so bei solchen Anschlägen, ne? Am 11. September gegen die Twin Towers, einzelne Anschläge überall, auch in Spanien natürlich, El Once M in Madrid oder in London damals, ne? Und dann auch einzelne Angriffe von sogenannten, wie nennen sie die, einsame Wölfe oder so, die also ohne Rückhalt von Al-Qaida oder ISIS dann alleine oder zusammen mit einem Kumpel was machen, ne? Das war jetzt nicht der Fall in Paris. Die rechtfertigen das halt so, dass sie sagen, ja, wir wurden zutiefst in unseren Gefühlen, religiösen Gefühlen getroffen durch, ja, wodurch? Durch eine Karikatur zum Beispiel, wo der Prophet lächerlich gemacht wird, ja. Und das ist natürlich nach dem Koran streng verboten, ne? Also im Alten Testament heißt es ja auch, du sollst dir kein Bildnis machen oder kein Bild machen von deinem Gott, ja. Also erstmal darf man den überhaupt nicht zeichnen und noch weniger dann lächerlich machen, weil das ist Gotteslästerung, das ist Beleidigung. Aber gut, und damit rechtfertigen sie dann ihre Anschläge, also mit dieser Frage, ja, muss man sich schon beschäftigen mit dieser Rechtfertigung, ja, weil das natürlich von vielen anderen, die nicht Terroristen sind, denen leuchtet es ein, ja. Aber, also zum Beispiel mir, leuchtet es überhaupt nicht ein. Was für ein Recht haben die? Die können doch glauben, was sie wollen. Ne? Aber was für ein Recht haben die von mir zu verlangen, dass ich das respektiere? Das ist doch nicht mein Glaube. Ja? Und also wir müssen einfach bestehen auf unserem Recht und auf unserer Freiheit. Ne? Und also gut, ich kann auch sagen, wenn es Leute gibt, die an höheres Wesen glauben, wie immer das auch heißen mag, Allah oder ein christlicher Gott oder Yahweh, also einer, der das Anfang und das Ende von allem ist, der alles sieht, der alles bewegt oder so. Also für mich ist das auch, für meine Überzeugung, eine Beleidigung. Ja, da wird mein Verstand beleidigt, ja. Aber deshalb kann ich ja nicht hergehen jetzt und einen abknallen, ne, der an solche Dinge da glaubt. Ne. Das muss ich dann halt aushalten. Ne. Und das müssen wir, sagen wir, von diesen Terroristen jetzt eben auch verlangen. Und wenn sie es nicht akzeptieren, ja, dann muss man sich halt gegen sie wehren. Ja. Also ich sage ausdrücklich Islamisten und meine natürlich die diesen integristischen, diesen fundamentalistischen Integrismus und nicht den Islam als Religion. Ja? Also das muss man eben auseinanderhalten. Ja, du hast mir das Wort praktisch aus dem Mund genommen. Ich wollte nämlich auch gerade anheben, ausholen zu sagen, dass die uns beleidigen mit ihrem blödsinnigen Hokuspokus, dass eben jemand vor 2000 Jahren im Stall geboren ist oder mit einem Kamel durch die Gegend reitet und dann irgendetwas verkündet und den Leuten erzählt, Gott hätte ihm irgendetwas diktiert. Diesen Hokuspokus verlangen die von Millionen Menschen zu glauben, dass das eine Beleidigung für unser Intellekt sein könnte, das sollten diese Leute sich auch einmal klar machen und dass wir uns das Recht nehmen, über diesen Hokuspokus zu lachen, wenn die ankommen und ihn mit bitterernster Miene vortragen. Dieses Recht wollen wir behalten und wollen wir haben. Eine zweite Sache ist natürlich, mit hochgepeitschten Fanatikern und Sektenmitgliedern lässt sich nicht diskutieren. Das ist leider auch eine traurige, brutale Wahrheit. Diese Leute sind nicht mehr diskussionsfähig. Ab einem gewissen Moment sind die wie Automaten, die handeln nach einer Art Gehirnwäscheprozedur und da ist nichts mehr zu machen. Die kann man einfach nur versuchen, aus der Gemeinschaft wegzusperren, wenn man sie vorher fasst. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Es geht um die Barbarenstabilität. Das Attentat in Paris und der Westen, da steckt natürlich auch jede Menge Heuchelei hinter. Die beiden Massenmörder, die unter Jubelrufen über einen Gott und dessen Größe in Paris am Mittwoch 12 Menschen umbrachten, setzten den Zivilisationsbruch fort, den Kriminelle ihrer Art an vielen Orten der Welt täglich zelebrieren. Es sind Barbaren, machen wir uns nichts vor. Bemerkenswert erscheint, dass die Blutsäufer sich für ihre Tat eine kritische linke Zeitschrift aussuchten, nicht gesellschaftliche oder staatliche Symbole. Sie ließen einen Staat in Ruhe, der die Barbarei der westlichen Weltordnung natürlich permanent demonstriert. Der Krieg gegen Libyen 2011, den der damalige Präsident Nicolas Sarkozy vom Zaun brach, kostete Zehntausenden Moslems das Leben. Anlass für die Attacke mit Unterstützung von USA und NATO war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Tatsache, dass Libyens Staatsführer Muammar al-Gaddafi Sarkozy mit einer Spende von 50 Millionen Euro die Wahl zum Präsidenten gesichert hatte. Eine der ersten Amtshandlungen des Sarkozy-Nachfolgers François Hollande waren die Feldzüge im mehrheitlich muslimischen Mali und in der Zentralafrikanischen Republik. Seit 2011 drängt Paris außerdem darauf, an die Spitze der Lenkung des Krieges in seiner ehemaligen Kolonie Syrien zu gelangen. Begründet werden diese Kriege mit dem, was westliche Werte genannt wird. Auf die sei in Paris ein Anschlag verübt worden, erklärte der deutsche Botschafter und mit ihm die Bundeskanzlerin kurz nach dem Attentat. Dabei war es nur in Bezug auf Datum und Uhrzeit ein Zufall, dass das deutsche Kabinett unter ihrer Leitung ungefähr zur selben Minute, als in Paris gemordet wurde, beschloss, den Einsatz deutscher Patriot-Raketen zum angeblichen Schutz der Türkei vor Syrien bis zum Jahr 2016 zu verlängern. Die Hilfe gilt einem Regime, das zum Beispiel Ende März 2014 Terrorbanden ermöglichte, die syrische christliche armenische Grenzstadt Kasseb anzugreifen. Es war die von einem Sympathisanten der Muslimbrüder regierte Türkei, die dort ein Flugzeug der syrischen Luftwaffe abschoss. Es ist das NATO-Mitglied Türkei, das logistisch und technisch den Islamischen Staat bis heute unterstützt. Jeder sucht sich seine Terroristen selbst. Oder liefert ihren Finanziers in Saudi-Arabien oder Katar Waffen wegen Stabilität, so Merkel 2012. Dazu passt ein weiterer Zufall, der keiner ist. Laut deutscher Presseagentur wurde am gestrigen Freitag vor einer Moschee im saudi-arabischen Jeddah an dem Journalisten und Blogger Raif Badawi eine Strafe vollzogen, zu der er neben 10 Jahren Haft und Zahlung von umgerechnet fast 200.000 Euro im Mai 2014 verurteilt wurde. Achtung, 1.000 Peitschenhiebe. Wie er das überleben soll, weiß niemand. Laut Amnesty International soll sein Vergehen darin bestanden haben, ein öffentliches Forum für Debatten geschaffen zu haben. Ein Werteaufschrei war bisher nicht zu hören. Warum auch? Die Attentäter von Paris sind das Spiegelbild solcher Stabilität. Deren Gehalt ist die Tendenz zu Autokratie und faschistischer Herrschaft, die globale gesellschaftliche Spaltung mit barbarischen Mitteln. Machen wir uns nichts vor. Die Attentäter von Paris sind Faschisten, die einen so modernen Staat haben wollen wie Saudi-Arabien oder Katar oder Dubai. Mit diesem Vorbild, mit diesem Idealbild, mit diesem Gottesstaatbild kommen sie uns daher und morden, um dieses Ziel zu erreichen. Unsere Herrschaften machen ja nun Klüngel mit diesen Staaten. Saudi-Arabien ist ja ein hochgeschätzter Partner. Die befinden sich ja auf dem Weg zu irgendwas. Das predigt man uns nun seit Jahrzehnten. Es wird dabei immer schlimmer. Aber die Saudis, muss man ja sagen, also inhuman sind sie nicht, wenn der jetzt 2000 Peitschenhebe? 1000 bekommen soll. Die überlegen sich schon natürlich die Frage, die du aufgeworfen hast, wie soll der das überleben, 1000 Peitschenhiebe, deshalb wird das jetzt so praktiziert. Er bekommt pro Woche nur 50, jeden Freitag, und das geht dann 20 Wochen lang so. Also das kann man dann offenbar überleben, so werden die das handhaben. Ah, du hast dich da erkundigt. Ja, ja. Das ist schon... Also ist das nach irgendeinem islamischen Recht? Oder einfach nur, also die Strafe sind 1000 Peitschenhebe, aber eben natürlich, wenn die auf einmal verabreicht werden, dann ist er nach 2 Stunden tot und dann verblutet. Kommen sie nicht auf 1000, also sie müssen das so machen. Ja, kein Sarkozy, kein Hollande, keine Merkel, kein Cameron, kein Obama, kein Rajoy sowieso, hat dagegen protestiert. Wir haben nichts gehört, dass die gesagt haben, barbarisch, ein Terrorregime, die peitschen die freie Meinungsäußerung aus, öffentlich sogar noch. Ja, Heuchel, Heuchel, Heuchel. Wir sind immer wieder bei demselben Thema. Solche Staaten wie also Saudi-Arabien in erster Linie oder auch Katar und diese Emirate da, das sind eben die offiziellen Verbündeten vom Westen, ne? Und da kannst du noch so Ich oder Buddha sein, wie du willst, aber du bist dann halt einer von unseren. Und deshalb geht es dadurch. Auf der anderen Seite, wenn die jetzt natürlich da die Scharia anwenden bei solchen Prophetenbeleidigungen und so. Bei uns gibt es natürlich auch sowas, ja. Also einmal, du sollst den Namen deines Herrn nicht umsonst erwähnen, solche Sachen, aber das sind ja mehr religiöse Geschichten nur oder Gotteslästerung. Aber es gibt auch im Strafgesetzbuch irgendwie einen Artikel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der formuliert ist, vielleicht heißt es da auch gar nicht Gotteslästerung, sondern irgendwie die religiösen Gefühle der Mitbürger darf man nicht verletzen oder so. Nur werden wir, wenn wir dagegen verstoßen, eben nicht erschossen, sondern wir werden dann verurteilt zu einer Strafe, müssen in schweren Fällen auch in Knast oder kriegen eine Multa oder so. Da sieht man doch wieder, dass unsere westliche Demokratie doch noch besser ist, sagen wir. Ja, als, ein bisschen besser. Ne? Ein bisschen freier sind wir hier schon. Müssen wir schon zugeben. Ja. In allen Strafgesetzbüchern, in allen Staaten des Freien Westens gibt es ja den Paragraphen der Missachtung von Hoheitssymbolen. Das heißt, wenn du eine Fahne auf die Straße legst und pisst oder trittst darauf, dann kann die Polizei dich festnehmen. Und ein Gericht kann dich verurteilen wegen Missachtung von hoheitlichen Symbolen. Es war kein Prophet, den man in den Bart spuckt, aber es ist ungefähr dasselbe Prinzip. Es ist der Gesslerhut, den die Autorität aufhängt und vor dem der Untertan sich verbeugen muss. Wer das nicht tut, der begibt sich in Gefahr. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión, 24 años. Diese Typen von Charlie Hebdo, das waren schon richtig tolle Burschen. Ich habe da manchmal reingeblättert, die Karikaturen waren ja bekannt und was man jetzt auch so erfährt im Nachhinein, das waren schon ganz tolle Freaks. In seinem letzten Cartoon für Charlie Hebdo, erschienen in der Ausgabe vom vergangenen Mittwoch, wünschte sich Stéphane Charbonnier einen Anschlag. Grotesk. Das Bildchen zeigt unter der Überschrift »Noch immer kein Anschlag in Frankreich« einen drolligen Dschihadisten mit geschulterter Kalaschnikow, wie er den obligatorischen Zeigefinger hebt und erklärt »Wartet, wir haben noch Zeit bis Ende Januar für unsere Feierlichkeiten«. Unwahrscheinlich, dass seine Mörder das Bild noch gesehen haben. Nicht unwahrscheinlich, dass sie sich darüber geärgert hätten. Am Donnerstag, zwei Tage nach seinem Tod, gibt seine Freundin ein Fernsehinterview. Jeannette Bougrab ist die Jugendstaatssekretärin unter Nicolas Sarkozy gewesen. Dass sie mit Charbonnier zusammen war, ist bis dahin nicht bekannt. Er wusste, dass er sterben würde, sagte Bougrab. Auch deshalb habe er nie Kinder gehabt. Charbonnier habe einen Platz im Pantheon verdient. In der nationalen Ruhmeshalle Frankreichs, auf dem Hügel in Paris, wo der Philosoph Voltaire oder der Schriftsteller Émile Zola liegen. Bougrab ist einer der zahlreichen Verwandten und Freunden, die sich seit dem Anschlag geäußert haben. Mein Vater ist tot, aber Wolinski lebt, sagte etwa eine der Töchter des Zeichners Georges Wolinski. Es war Stéphane Charbonnier, der die Mohammed-Karikaturen am hörbarsten verteidigt hat. Die Terroristen riefen seinen Namen, als sie die Redaktionskonferenz gestürmt hatten. Sharp, so nannte er sich als Karikaturist. Geboren wird Stéphane Charbonnier 1967 in einem Örtchen an den Ufern der Seine, ein paar Kilometer flussabwärts von Paris. Die Familie ist das, was man kleinbürgerlich nennen könnte und doch in gewisser Weise in der Kommunikationsbranche tätig. Der Vater arbeitet als Techniker für die französische Telefongesellschaft PTT, die Mutter als Sekretärin. Seine Kindheit beschreibt er als langweilig, besondere Interessen habe er nie gehabt. Ich habe ein wenig gelacht, aber nicht viel. Ich war ein wenig sauer, aber nicht viel. Mir fehlte es an nichts und mich erfreute nichts. Absetzen musste er sich nicht von seinen Eltern, sondern von seinem Großvater, einem früheren Parteigänger der rechtsradikalen Front National. Der sei kein Rassist, aber ein Großmaul gewesen, der gemeinsame Mahlzeiten wegen der sozialistischen Vorlieben des Vaters in Schlägereien verwandelt habe. Gut, dann gab es Karikaturen in Schülerzeitungen. Es gab Arbeiten in verschiedenen Satiremagazinen. La Grosse Bertha zum Beispiel war ein Satiremagazin, wo er auch über den Golfkrieg hergezogen ist. Dann gab es ein pazifistisches Magazin. Dort begegnete er dem Humoristen und Journalisten Philippe Wall, einem Mentor, dem er in inniger Hassliebe verbunden bleiben wird. Zum beinahe finalen Zerwürfnis kommt es während des Krieges auf dem Balkan, bei dem Sharp den bellizistischen Kurs seines Chefs nicht mittragen will. Ein pazifistisches Magazin kann nicht die Bombardierung von Zivilisten unterstützen. Das heißt, die Diskussion über Gewalt, über Attentat, über Kriege wurde in Frankreich besonders von diesen linken Intellektuellen und Zeichnern stets weitergeführt. Ab 2011 gab es Probleme, als jemand noch vor der Auslieferung der Ausgabe mit dem Titel Charia Hebdo die Redaktionsräume anzündet, stellt sich Charbonnier vor die Trümmer und lässt sich filmen. Sie bräuchten Computer, Charlie Hebdo müsste unbedingt weiter erscheinen. In zahlreichen Interviews hat Charbonnier seine kompromisslose Haltung erklärt, vor allem gegenüber denen, die ihm bloße Provokation zum Zwecke der Auflagensteigerung vorwarfen. Die französische Linke, sagt er einmal, sei beim Umgang mit Muslimen gespalten. Die einen betrachteten Muslime als ernstzunehmende Mitbürger mit Humor. Die anderen hätten das Gefühl, sie seien zerbrechliche Persönlichkeiten, die man schützen müsse, statt sie zu schocken. Unsere einzige Verantwortung ist es, die Gesetze Frankreichs einzuhalten, meinte er. Die Arbeit ist ein Leben. Er definiert sie als Ausübung und Ausreizung der Freiheit, die uns das Gesetz gibt. Nun ist ausgerechnet ein überzeugter Atheist wie Stéphane Charbonnier als Märtyrer für die Werte einer laizistischen Gesellschaft gestorben. Die Ironie dieser gleich doppelt dümmlichen Auslegung wäre Sharp nicht entgangen. Er hätte bestimmt gelacht. Ja, je suis Charlie Hebdo. Ja, wie sind die Reaktionen jetzt gewesen auf diesen Anschlag, diese Anschläge? Es gab ja dann gestern noch, wurde irgendwo eine Polizistin erschossen, aber eben auch nicht nur vom beim Autounfall, nicht nur vom wütenden Autofahrer, sondern auch einer von diesem Terrorkommando. Und der hat sich dann geflüchtet, später oder am nächsten Tag erst hat er ein kleines Geschäft im anderen Stadtteil in Paris, ist reingegangen und hat Geiseln genommen, also jeden Tag, drei Tage lang war irgendwas in diese Richtung. Alles zusammen, außer den 12 Toten bei Charlie Hebdo, jetzt bei der Schießerei gestern, bei der Geiselbefreiung durch die Polizei wurde der dann selber erschossen und noch fünf oder vier von den Geiseln waren dann auch tot als Resultat. Gut, morgen soll es eine Riesendemonstration geben in Paris und wer wird da erwartet? Also einmal natürlich, das war eine der Reaktionen darauf, unsere Politiker, also nicht nur die französischen, sondern auch ausländische Staatsoberhäupter werden da hinkommen. Die Merkel hat sich, glaube ich, auch angesagt, unser Rajoy wird da hinfahren und die sind da, die also offiziell jetzt in den letzten Tagen im Fernsehen eben politisch korrekt, muss man sagen, die Werte des freien Westens, unserer Demokratie verteidigt haben, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das geht an die Grundlagen unserer Gesellschaft. Politisch korrekt, soweit, ja. Wenn es dann nicht um Islamisten geht, sondern um andere, da sehen sie das dann nicht so scharf. Gut, das war eine der Reaktionen darauf. Dann auch sehr wichtig, finde ich, die Reaktion der Muslime selber. Ja, also die Muslimgemeinschaften da, diese Vereinigungen, diese Imams, die in den Meskitas ihre Predigten halten, wie reagieren die da drauf? Also das finde ich ungeheuer wichtig, ja, und also von denen muss man auch erwarten, eine ganz klare Distanzierung und Verurteilung dieser Anschläge, und die werden natürlich da morgen auch teilnehmen an der Demonstration. Soweit, so gut. Wenn ich vorher gesagt habe, dass unsere Politiker da politisch richtig korrekt reagieren, ist eine Sache. Aber wie sieht's denn mit dem Volk aus, mit unserer Bevölkerung, mit dem Mann auf der Straße, mit Otto Normalverbraucher? Und da finde ich, da braut sich was ganz Gefährliches zusammen. Ja? Also diese Leute, viele der Stimmen der Straße sozusagen, die differenzieren eben nicht zwischen Terrorismus und Islam als Religion, ne? Und eben nicht nur in Frankreich, ne? Da die Le Pen, die von der Front National, die sind sowieso jetzt schon die stärkste Partei, ja. Interessanterweise wurde die nicht eingeladen zu der Demonstration morgen, und jetzt sind sie natürlich beleidigt, wir brauchen doch die Einheit der Nation und wir werden nicht eingeladen zu dieser Demonstration. Aber gut, die kochen jetzt natürlich darauf ihr Süppchen, und sofort ist sie hergegangen, hat die Einführung der Todesstrafe verlangt, diese dumme Sau da. Gut, in Deutschland, wie sieht's da aus? Gab es ja auch schon Nachrichten in den letzten Wochen. Pegida, diese Patrioten, ne, gegen die Islamisierung des Abendlandes, und die AfD, ja, die kriegen jetzt Aufschwung, ja. In Italien die Lega Norte, die ganz klar sagen, der Islam ist das Problem, ja. Oder in Niederlanden dieser Geert Wilders mit seiner liberale, muss man sich das reinziehen, liberale Partei, der sagt dann ungefähr, morgen wird dann unser Strafgesetzbuch durch die Scharia ersetzt. Ja. In Belgien, Vlaams Belang, Islamisierung Europas. In UKIP in Großbritannien, auch die stärkste Partei, ne, die sagen, diese Multikulti-Geschichten, diese Kultur hat uns die fünfte Kolonne in unserem eigenen Land installiert. In Schweden, die sogenannten schwedischen Demokraten stoßen ins gleiche Horn. In Spanien, da braucht man nur in die Blogs reinzugucken, im Internet, was da erzählt wird, Kommentare, Hanebüchen, Nazi-Geschwätz, ja, unglaublich. Ne? Was natürlich nicht so klar ist, ob es in Spanien wirklich so schlimm ist. Warum? Da ist gestern noch unser El Tontito Este, unser Rajoy, der Ministerpräsident, der hat sich vor die Presse gestellt, also unser ganz eigener Dummkopf hier, der sagt, also diese Gefahr, dass da jetzt eine Welle, eine Islamphobie ausbricht, no lo veo, dieses Problem sehe ich nicht hier in Spanien. Ja, dann können wir doch beruhigt sein, nicht wahr? Ja. Ein Aspekt, der mir auffällt bei dem ganzen Theater, ist folgender. Ich sehe eine Parallele zu den Anschlägen vom 11. September 2001. Vergessen wir nicht, dass die USA jahrelang, wenn nicht sogar ein ganzes Jahrzehnt, Dschihadisten ausgebildet, gefördert, finanziert und bezahlt hat, als es gegen die Sowjets in Afghanistan ging. Diese Bande hatte man später auf die eine oder andere Art selber am Hals. Nun, in Syrien, in dem Syrienkrieg, gab es ja auch die sogenannte Unterstützung des Westens gegen die Diktatur von Assad. Und da hat man natürlich auch Kämpfer angeworben, die sogenannten Privatarmeen, die da aktiv sind in Syrien. Das sind zum Beispiel Leute, die werden von der CIA finanziert, von Jordanien, von Saudi-Arabien, von Katar. Die haben da ihre Privatarmeen und Milizen, die schicken die da rein. Und die haben natürlich auch Kämpfer in Nordafrika angeworben und auch Kämpfer natürlich hier in Europa, in Spanien. Wir wissen, dass Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von jungen Marokkanern, Algeriern, Arabern, Dschihadisten darunter gezogen sind, in Deutschland auch, und haben da fleißig mitgemacht bei diesem Krieg. Wir wissen auch, dass Hunderte mittlerweile zurückgekommen sind und diese Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, waren an der Waffe ausgebildet, haben da getötet, gefoltert, enthauptet. Die haben wir jetzt hier am Hals. Wer hat die aber dahin geschickt? Wer hat zugeguckt? Wer fand das gut? Wer hat gesagt, wir müssen das Assad-Regime bekämpfen, wir müssen den Demokraten da helfen? Dass es da überhaupt keine Demokraten gibt, beziehungsweise nicht solche Demokraten, wie die denken, die es hier gibt, auf diese Idee kommt niemand. Das heißt, ein Teil dieses Problems und ein Teil dieses Terrors ist gezüchtet und von uns hier, von unseren Regimen, mitfinanziert und mit aufgebaut. Wenn man das nicht im Auge hat und wenn man das vergisst, dann sieht man einen großen Teil des Problems nicht. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dieser ganze Unsinn, wie du gerade sagtest, passt den Herrschaften hier natürlich sehr gut ins Konzept. Das ist wieder ein neuer Anlass, um noch fiesere, noch brutalere Überwachungs- und Antiterrorgesetze gegen dann natürlich die gesamte Bevölkerung anzuwenden, gegen alle Leute, weil jeder könnte ja terrorismusverdächtig sein. Es geht also weiter. Der Überwachungsstaat und der Repressionsapparat geht einfach immer weiter. Hello, hello, greetings to anybody in the radio show in my land. In Barcelona, Alabanda. Yeah, yeah. Fang ich jetzt mal an, es war nicht alles so schlecht. Da waren Menschen, die sich kümmerten, Menschen mit Urlaub. Der Bahnhof war voll von Leuten und die lächelten auf Tafeln, bekamen ihre Züge, um dann auf reservierten Plätzen einzuschlafen. Da war so viel Freude und alle waren so schön. Sie hatten Kinder und einen Ort, wo sie herkamen. Und einen neuen zu sich eingewöhnen. Und was wir, was wir haben wollen, es liegt vor uns. Und was wir, was wir haben wollen, das gehört uns nicht. Sprechen Sie weiter, Sie reden wie im Wahn. Wir wollen wissen, was passiert ist. Dann schauen Sie sich doch noch mal mein Video an. Der Bahnhof ist voll von Leuten und sie lächeln auf Tafeln. Sie bekommen ihre Züge, um dann auf reservierten Plätzen einzuschlafen. Da ist so viel Freude und alle sind so schön. Sie haben Kinder und einen Ort, wo sie herkommen. Und ein neuen zu sich ein. Und was wir, was wir haben wollen, das liegt vor uns. Und was wir, was wir haben wollen, das gehört uns nicht. schweigen, wenn die sagen, was sie meinen von denen niemanden egal ist. Und was sie haben soll, das ist Anerkennung für alles, alles, was sie so tun, dein und sein Grund. Heute wäre doch genau richtig, heute wäre doch mal ein Tag, um zu sagen, was du liebst, um zu sagen, was du so ganz und gar nicht magst. Der Bahnhof ist voll von Leuten, die dich anstarren, die wollen wissen, was du denkst und fangen an, dich Fragen zu fragen. Du bist voll Freude, du bist jung und schön, was ist? Willst du Kinder haben, willst du wissen, wo sie herkommen? Und willst du wissen, wo sie hingehen? Und was wir sagen wollen, das steht vor uns. Und was wir sagen wollen, das fällt uns nicht ein. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 10. Januar 2015. Willkommen zu unserem heutigen Katastrophenblock und zu den vermischten Meldungen. Der Polizist Ahmed Merabet beschützte mit seinem Kollegen Frank Brinzolaro die Redaktionsräume von Charlie Hebdo. Beide wurden von den Terroristen getötet. Merabet war selbst Muslim und trat mit seiner Arbeit für die Freiheit ein, seine Religion zu kritisieren. Je suis Ahmed. Berlin. Bundesweit Zehntausende gegen fremdenfeindliche und antiislamische Demonstrationen auf der Straße. Der Montagabend stand erneut im Zeichen der Demonstrationen fremden- und islamfeindlicher Bündnisse und des erstarkenden Protestes dagegen. Bundesweit protestierten Zehntausende gegen die Aufzüge der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes Pegida. Das in Dresden gegründete Bündnis hat mittlerweile Ableger in zahlreichen deutschen Städten. Doch während in der Mutterstadt der Montagsaufzüge mit 18.000 Teilnehmern ein neuer Rekord zu verzeichnen war und sich die 4.000 Gegendemonstranten nach wie vor in der Minderheit befanden, war das Verhältnis in Köln und Münster umgekehrt. In beiden Städten hatte ein breites bürgerliches Bündnis aus Parteien, sozialen und kulturellen Organisationen und Kirchen und städtischen Initiativen zu Demonstrationen unter dem Motto Refugees Welcome aufgerufen. Flüchtlinge willkommen. Insgesamt folgten rund 20.000 Bürger den Aufrufen. In Köln stellten sich nach Polizeiangaben rund 7.500 Menschen gerade einmal 250 Pegida-Anhängern in den Weg. Die Veranstalter sprachen von rund 12.000 Teilnehmern. In Münster meldete die Polizei rund 10.000 Teilnehmer. Eine Pegida-Demonstration gab es dort nicht. In Berlin protestierten auf verschiedenen Kundgebungen mehr als 6.000 Menschen gegen eine Demonstration von 300 bis 500 Pegida-Anhängern. Am Dienstag äußerten sich erneut zahlreiche Politiker zum Pegida-Phänomen. In der Bild-Zeitung, Ausgabe vom Dienstag, riefen 50 prominente Vertreter von Politik, Wirtschaft, Kunst und Sport dazu auf, der Gruppierung entgegenzutreten. Ihr Herz für Flüchtlinge entdeckten dabei auch Politiker wie Finanzressortchef Wolfgang Schäuble und Innenminister Thomas de Maizière, beide von der CDU, die selbst maßgeblich dazu beigetragen haben, dass viele Menschen glauben, viele Flüchtlinge seien gar keine echten und betrieben Missbrauch des deutschen Asylrechts. De Maizière betont in einem Interview mit dem US-Nachrichtenmagazin CNN am Montag, die Pegida-Demonstrationen seien ein regionales Phänomen, das nicht überschätzt werden sollte. Altkanzler Helmut Schmidt von der SPD erklärte am Dienstag gegenüber Bild, die Pegida-Proteste seien nicht Deutschland. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Grillo, betonte wie Schmidt die Bedeutung von Migranten für die Wirtschaft. Deutschland tut qualifizierte Einwanderung richtig gut. Die Linkspartei geht davon aus, dass der Zulauf zu Pegida begrenzt bleibt. Außerhalb Dresdens erweist sich die rassistische Pegida-Bewegung als Flop, erklärte die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Ulla Jelpke. Als einzige der in Parlamenten vertretenen Parteien sucht die Alternative für Deutschland, die AfD, den Kontakt zu Pegida. Die sächsische AfD-Landtagsfraktion wollte sich am vergangenen Mittwoch mit Vertretern der Bewegung treffen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner kritisierte die Bewegung. Zugleich zeigte er auf dem Dreikönigstreffen in Stuttgart aber Verständnis für Bürger, die sich besorgt über den Zuzug hunderter Flüchtlinge in ihre Nachbarschaft zeigten. Sie dürften nicht als Nazis in Nadelstreifen beschimpft werden. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte im ZDF, der Islam sei nicht unser Problem. Das Problem sind Menschen, die ihre kriminellen Taten religiös zu rechtfertigen suchen. Dass es deshalb diffuse Ängste gebe, sei den Menschen nicht vorzuwerfen. Ein Artikel zum Thema Zeitgeschichte, zum Thema Aufrüstung in Europa. US-Präsident Ronald Reagan erwog eingangs der 80er Jahre offenbar mindestens 198 ballistische Atomraketen in der Bundesrepublik zu stationieren. Die Bundeskanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl waren dagegen. Das zeigen Akten des Auswärtigen Amtes, die das Institut für Zeitgeschichte im Verlag De Gruyter veröffentlicht. Es geht um die amerikanische Pershing-2-Rakete, die von deutschem Boden aus in wenigen Minuten bis kurz vor Moskau fliegen konnte. Der sogenannte NATO-Doppelbeschluss von 1979 sah vor, 108 Pershings als Gegengewicht zur sowjetischen SS-20-Rakete aufzustellen, was zu heftigen Protesten führte. Die Friedensbewegung sprach sogar von einer Erstschlagwaffe. Schon bald keimte in Bonn jedoch der Verdacht, dass die Amerikaner mindestens 90 weitere Pershings als Nachladebestand in der Bundesrepublik stationieren wollten. 1982 erfuhr dann ein Bonner Offizier inoffiziell von US-Kollegen, dass Washington sogar die Produktion von 394 Pershings plus 328 Atomsprengköpfen plante. Mehrfach verlangte die Bundesregierung zwischen 1981 und 1984 eine schriftliche Zusage Washingtons, dass die USA sich an den Doppelbeschluss halten würden. Doch entsprechende Briefe blieben unbeantwortet. Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums erklärten mündlich, man brauche die überzähligen Raketen fast vollständig zu Übungsschießen, Tests, Bestandhaltung und Produktionsverbesserung in den USA. Ob Außenminister Hans-Dietrich Genscher intervenierte, ist ungeklärt. Die Bundesregierung hat die Akten nur bis 1984 freigegeben. Am Ende stationierten die Amerikaner jedenfalls lediglich 108 Pershings in der Bundesrepublik. Lediglich, sagt der Spiegel in seinem Artikel, wir finden, diese 108 waren schon zu viel. Wer hat dieses unglaubliche, aufgepeitschte Kriegsklima der damaligen Jahre denn vergessen? Thema Religionen, Thema Berlin. Jahrelang sind die jüdischen Gemeinden in Deutschland gewachsen. Jetzt überaltern sie, neue Einwanderer bleiben aus. Ist der Boom vorbei, fragt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche und sagt dazu, es gibt wieder jüdisches Leben, selbst unweit von Orten des Schreckens. Seit Anfang der 90er Jahre ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland von 30.000 auf mehr als 100.000 Mitglieder gewachsen. Weil zahlreiche, vor allem russischsprachige Juden einwanderten, konnten kleine und mittelgroße Gemeinden ihre Mitgliederzahlen oft vervielfachen. Jüdischer Glaube, jüdische Kultur wurden wieder erlebbar im Land, in Deutschland. Doch das Wachstum ist ins Stocken gekommen, nachdem die Bundesregierung bereits vor einigen Jahren die vereinfachte Einwanderung aus dem Osten gestoppt hat. Viele Gemeinden sind überaltert. Fast die Hälfte der Gläubigen ist mehr als 60 Jahre alt. Auf eine Geburt kamen 2013 laut Mitgliederstatistik 5 Todesfälle. In Deutschland sei keineswegs eine Renaissance jüdischen Lebens zu beobachten, sagt Julius Schöps. Es gebe vielmehr eine Scheinblüte. Schöps ist Leiter des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam. Mittelfristig könnten nur die größten Gemeinden wie in München, Frankfurt, Berlin oder Köln überleben, sagt er. Das bedeutet, 100 Gemeinden werden verschwinden. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten. Gleichzeitig gibt es ähnlich wie bei den Kirchen Probleme, junge Menschen langfristig zu binden. Die junge Generation ist hochflexibel und mobil. Sie tut sich schwer mit Gemeindestrukturen, die der Idee nach auf lebenslange Mitgliedschaft angelegt sind, sagt die Soziologin Karin Körber, die an der Akademie des Jüdischen Museums Berlin über junge Juden geforscht hat. Ciao. Diese Woche im Spiegelgespräch der Menschenrechtler Jean Ziegler. Der äußert sich da über wichtige Fragen unserer Zeit. Jean Ziegler war Fahrer von Che Guevara, Professor für Soziologie. Konzernschreck. Ziegler, der ist 80 Jahre alt, hat im Leben wenig ausgelassen. Heute sitzt der Schweizer als Vize im beratenden Ausschuss des UNO-Menschenrechtsrates. Im März erscheint sein neues Buch »Ändere die Welt«, erschienen im Verlag Bertelsmann. Ich zitiere ein paar Auszüge aus diesem hochinteressanten Interview. Der Spiegel sagt, Sie zitieren in Ihrem Buch »Wir lassen Sie verhungern« die argentinische Sängerin Mercedes Sosa. »Nur eines erbitte ich von Gott«, solo pido a Dios, dass der Schmerz mich nicht gleichgültig lasse. Halten Sie die Menschen für gleichgültig? Ziegler, nein, die Menschen sind sensibel. Sie sind zu Mitgefühl fähig. Niemand, der die Bilder von Flüchtlingen sieht, die im Mittelmeer ertrinken oder in der Sahara verdursten, bleibt davon unberührt. Aber viele empfinden Ohnmacht. Vielleicht ja zu Recht, der Spiegel. Ziegler, nein. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Die Ideologiefabriken des modernen Kapitalismus, die PR-Zentralen der Konzerne, die rechtskonservativen Medien haben uns eingeredet, wir müssten das Diktat der Märkte als Sachzwang akzeptieren, aber das ist falsch. Wir können uns wehren. Ich spreche nicht von den Entrechteten im globalen Süden, von Kindern mit Würmern im Bauch, von Syrern, die vor dem Giftgas ihres Diktators fliehen. Ich spreche von Bürgern im demokratischen Europa, in Deutschland, der lebendigsten Demokratie des Kontinents. Ich spreche von uns. Spiegel, Finanzinstitute handeln mit hochkomplexen Produkten. Dem Treiben des US-Nachrichtendienstes NSA liegen schwierige mathematische Berechnungen zugrunde. Haben Sie kein Verständnis für Menschen, die sagen, mir ist das alles zu kompliziert. Ich steige da nicht mehr durch? Ziegler, dieses Argument ist eine Ausrede. Wir wissen doch längst um die Verbrechen der Finanzoligarchie. Wir wissen, dass Schweizer Banken Blutgeld von Diktatoren aus aller Welt entgegennehmen. Wir wissen, dass Konzerne in Afrika und Lateinamerika Menschen brutal ausbeuten. Und wir wissen, dass die Täter überwiegend in demokratischen Staaten zu Hause sind. Die Deutsche Bank sitzt in Frankfurt am Main, Monsanto in St. Louis. In diesen Staaten gibt die Verfassung dem Bürger die Waffen in die Hand, um sämtliche mörderischen Mechanismen von den Hungermassakern bis zur Flüchtlingsabwehr zu brechen. Es gibt keine Praxis, die nicht durch organisiertes, bewusstes, dezidiertes Handeln und Widerstand der Bürger abgeschafft werden könnte. Und das schon morgen. Spiegel, von welchen Waffen sprechen Sie? Ziegler, die Bürger können eine Regierung, die eine unmoralische und unsolidarische Politik betreibt, abwählen. Spiegel, das geht alle 4 Jahre. Ziegler, die Deutschen, die Schweizer, die Franzosen sind mit allen konstitutionellen Rechten des Widerstands ausgestattet. Massendemonstrationen, Generalstreik, Bürgerinitiativen. Spiegel, ist Gewalt für Sie eine Option? Ziegler, selbstverständlich. Che Guevara hat gesagt, der Guerriero ist ein bewaffneter Lehrer. Wenn der Gegner mit Gewalt und Repression reagiert, wenn ich keine Möglichkeit habe zu atmen und solidarische Beziehungen zu etablieren, dann muss ich mir meine Freiheit notfalls mit Gewalt erkämpfen. Kontrolle in einer Londoner Klinik. Spiegel, und Sie glauben, dass auch im Westen dieser Punkt erreicht ist? Ja, Menschen sagen. Ziegler, nein. In Westeuropa und auch in Nordamerika existieren noch immer genügend Freiräume. Wir tragen die demokratischen Waffen in unserer Hand. Es fehlt nur noch ein Funke, der das Feuer des Widerstands entfacht. Die Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. Das war ein Auszug aus einem Interview, das der Soziologe, Autor und Menschenrechtler Jean Ziegler, der ist 80 Jahre alt, diese Woche dem Spiegel-Magazin gegeben hat. Ja, da ist die Verkreisung, hat noch nicht angefangen bei dem. Sein Wort in Gottes Ohr, hoffen wir, dass der Funke bald überspringt. Ne? Jetzt sagt er, im Westen gibt es immer noch genug Freiheiten, die es uns erlauben, uns nicht militant zu wehren. Und irgendwo hat er natürlich schon ein bisschen recht. Auf der anderen Seite sieht man ja wirklich jeden Tag, wie die Situation, der Klassenkampf von oben nach unten geführt wird. Ja? Auch in unseren westlichen Demokratien. Ne? Also die Beispiele von vorher, die Gelegenheit, die da jetzt mit Paris wird wahrgenommen, um wieder Gesetzesänderungen durchzukriegen, die mehr den Staat wieder stärken, Strafgesetzbuch und dann eben auch weitere Ausweitung, Verschärfung der Überwachung, die sowieso schon stattfindet. Alles das sind halt die Sachen. Ne? Und das ist halt die negative Geschichte bei diesem islamistischen Terror, ja, die jetzt auf der Niveau der Bevölkerung, ja, die wollen jetzt sehr viele eben dann alle Terroristen, gerade nicht nur die Terroristen, sondern eben am besten alle Muslime eliminieren oder die Immigration total abschaffen oder die schon hier sind, ausweisen und so, ja. Und was dahinter steckt, dann könnten wir zum Beispiel sagen, oder ich, in der katholischen Kirche, da gibt's ja Pfaffen, die kleine Kinder vergewaltigen, aber ich gehe doch jetzt nicht her und will deshalb dann alle Katholiken erschießen. Also das wäre die Ebene, aber diese Rechtsextremen hier bei uns und überall, die sind einfach nicht in der Lage und wollen das nicht, das zu analysieren und zu differenzieren. Die können einfach nicht denken, um das mal so zu sagen. Ja, denken kostet Mühe. Mühe kostet Grips und das ist oft schwer zu kriegen. Die Katastrophenmeldungen, die offiziellen in 100 Sekunden. Tagesschau in 100 Sekunden. Nach Terrorwelle in Frankreich. Premierminister Valls hat Versäumnisse der Geheimdienste eingeräumt. Es müsse nun analysiert werden, was passiert ist. Präsident Hollande mahnte die Bevölkerung, weiter wachsam zu sein. Die Bedrohung durch Terroristen sei noch nicht zu Ende. Ermittlungen nach Terrorwelle. 5 mögliche Hintermänner seien in Polizeigewahrsam, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler wollen herausfinden, woher die Attentäter ihre Waffen hatten und ob sie Anweisungen erhielten. Bei Polizeieinsätzen waren die 3 Männer gestern getötet worden. Einer von ihnen soll zuvor 4 Geiseln erschossen haben. Reaktionen auf Terror in Frankreich. Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Menschen in Deutschland stünden mit ihrem Herzen und auch ihrem gesamten Willen an der Seite Frankreichs. Merkel will morgen in Paris an einem Gedenkmarsch für die Opfer der Terroranschläge teilnehmen. Pegida-Bewegung strebt offenbar staatliche Förderung an. Das Dresdner Finanzamt prüfe derzeit einen Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit, berichtet die Frankfurter Rundschau. Damit könnten Spenden an den islamkritischen Verein künftig von der Steuer absetzbar sein. Ausschreitungen bei Protesten in Brasilien. In der Millionenmetropole Sao Paulo sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr zu demonstrieren. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei. Das Wetter. In der Nordhälfte zum Teil gewittrige Schauer, dazu verbreitet stürmisch. Ungewöhnlich mild mit 10 bis 16 Grad an Rhein und Main. Ja, also in Deutschland, so wie hier, ungewöhnlich warmer Winter, 16 Grad im Januar am Rhein, das ist wirklich eine Beleidigung für den Planeten, eine Beleidigung für die Jahreszeit, eine Beleidigung, eine Ohrfeige für König Frost. Operation Hubschrauber, ist dir der Name ein Begriff, Werner? Hast du mal in einer Menschenmenge gestanden und jemand hat aus einem Hubschrauber Geldscheine auf dich niederregnen lassen? Ja, 2-3 Mal ist das passiert. Gut, das ist die Operation Hubschrauber, die jetzt namhafte Ökonomen vorschlagen. Es geht nämlich um die Finanzen. Es scheint ein verrücktes Gedankenspiel zu sein. Eines Morgens findet jeder Bürger der Eurozone einen Scheck im Briefkasten. Über 500 oder sogar 3000 Euro. Einfach so. Ein Geschenk, der Absender, die Europäische Zentralbank, EZB. Das Szenario ist weniger absurd, als es klingt. Tatsächlich gibt es neuerdings viele ernstzunehmende Wissenschaftler und Finanzexperten, die genau das fordern. EZB-Chef Mario Draghi soll einfach mehr Geld drucken und es direkt den Bürgern aushändigen. Die Logik, die dahinter steckt, die Empfänger sollen mit dem Geld einkaufen gehen und so der lahmenden Wirtschaft helfen. Dann müssten die Unternehmen ihre Produktion hochfahren, Menschen einstellen, das Wachstum würde anspringen und auch die Preise würden endlich wieder steigen, schon wegen der höheren Nachfrage. Denn es gibt ein Riesenproblem, heißt es unter Ökonomen. Die Inflation liegt nur noch knapp über der Nullmarke. Das Horrorszenario einer Deflation, wie zu Zeiten der großen Depression in den Vereinigten Staaten, hängt über der Eurozone. Die EZB, deren oberste Aufgabe es ist, den Euro stabil zu halten, hat die Kontrolle verloren. In dieser verzweifelten Situation entdecken immer mehr Ökonomen und Finanzprofis das Konzept des Helikoptergeldes. Das wirken soll, als würden aus einem Hubschrauber Banknoten übers Land gestreut. Die Idee, mit der schon Nobelpreisträger Milton Friedman liebäugelte, sorgt für hitzige Debatten unter Notenbankern und Wissenschaftlern. Die Befürworter fordern nicht nur ein neues Instrument, sie stellen eher eine Glaubenssätze der Geldpolitik in Frage. Eines nämlich wird immer deutlicher: Mit ihren herkömmlichen Mitteln kommen EZB-Chef Draghi und seine Notenbanker nicht mehr weiter. Wir hatten hier schon seit Jahren gepredigt, wenn man so weitermacht, den Leuten immer mehr Geld wegnimmt, den Leuten die Gehälter kürzt, den Leuten die Löhne wegnimmt, den Leuten die Mieten erhöht, wie sollen diese Leute konsumieren? Jetzt kommen die also selber da drauf und predigen das sogar und fordern, wie gesagt, das Helikoptergeld. Was sagen wir dazu? Tja, also, ist wirklich erstaunlich, was man ja immer hört oder schon seit vielen Jahren weiß, das Wort Inflation, also besonders in Deutschland, Inflation ist noch schlimmer als der schwarze Mann, ja. Das kommt halt aus den 20er Jahren da, wo eine brutale Inflation stattgefunden hat in Deutschland und die Angst vor der Inflation wurde eben vererbt über Generationen hinweg und heute steckt es noch genauso drin in den Leuten, also nicht nur bei der Merkel natürlich, sondern auch unter der Bevölkerung. Also Inflation ist was ganz Schlimmes, da muss man aufpassen. Jetzt die Wirtschaftler, die Ökonomen haben sich in den letzten Jahren darauf geeinigt, also mindestens hier in Europa, dass das Ideale wäre, eine Inflationsrate von 2% zu haben. Aber eben schon seit längerer Zeit findet das nicht mehr statt. Nicht mehr 2%, sondern unter 2, 1,5, 0,5, 0,25, 0 Inflation, nennt man das, wie so ähnlich wie beim Nullwachstum. Und dann eben gibt's die Deflation. Jetzt natürlich, die erste Reaktion ist zu sagen, ach, das ist ja fantastisch, dann kriege ich ja mehr für mein Geld, wenn die Preise jetzt sinken, nicht nur nicht höher werden. Und da geht es mir dann wieder besser. Das kann natürlich richtig sein aus einer individuellen Perspektive raus. Ja. Kannst du dann tatsächlich mehr kaufen für das Geld, wenn du noch was in der Tasche hast. Aber erstens mal für die Kunden, für die Bürger, sagen wir mal, ist es natürlich schlimm, wenn sie Schulden haben. Ja? Wenn Inflation ist, dann kannst du deine Schulden locker abstottern. Ja? Und wenn aber Deflation ist, werden die Schulden faktisch größer. Ja? Also das ist die eine Seite. Und die andere eben gesamtwirtschaftlich, was passiert? Eben wenn Deflation ist, dann gehen die Leute eben gerade nicht her, was man erstmal denkt, und kaufen was, sondern sie denken, die Preise fallen. Wenn ich heute kaufe, bin ich dumm. Ich kaufe morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat. Und also das stimmt gar nicht, dass dadurch dann die Nachfrage erhöht wird. Ne? Und deshalb kommen sie jetzt mit diesen Hubschrauber-Theorien und wollen eben künstlich den Geldumlauf, die Menge des umlaufenden Geldes vergrößern, in der Hoffnung, dass eben dann die Nachfrage wieder nach oben geht. Aber gut, das ist halt auch eine Spekulation, die man nicht weiß. Ja? Wenn das nur die Geldmenge erhöht wird und es nicht begleitet wird mit einem Anstieg der Produktion oder kein Wirtschaftswachstum, dann sind wir ganz schnell wieder in einer brutalen Inflation drin. Ja, dann gibt es keinen Anschluss unter dieser Nummer. Der Bodenatlas ist da. Es geht um das Thema Versiegelung, Raubbau, Vernutzung, Landraub im großen Stil. Die Existenzgrundlage unserer Ernährung wird immer knapper. Was ist das, der Bodenatlas? Es sind keine brandneuen Daten, die da am Donnerstag in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Vielmehr soll der Bodenatlas, eine 50-seitige Broschüre mit zahlreichen einprägsamen Grafiken, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, Bund, dem Institute of Advanced Sustainability Studies, Institut für Nachhaltigkeitsstudien, IASS, und der Zeitschrift Le Monde Diplomatique, ein Bewusstsein für ein drängendes Problem schaffen. Denn das verfügbare Ackerland nimmt weltweit dramatisch ab, obwohl demnächst 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Deshalb, so Klaus Töpfer von der CDU, früherer Bundesumweltminister, später Chef des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und heute Direktor des 2009 gegründeten IASS, sei der Bodenschutz nicht nur eine Frage der moralischen Verpflichtung, sondern existenziell für eine friedliche Zukunft. Der Politiker und Umweltwissenschaftler erinnerte zudem daran, dass die Böden nach den Ozeanen die wichtigsten Kohlendioxidspeicher sind. Tatsächlich spitzt sich die Lage durch aggressiven Landraub in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern, durch den Verlust der Bodenfruchtbarkeit, durch intensive Landwirtschaft mit maximalem Dünger- und Pestizideinsatz, durch rücksichtslose Gewinnung von Bodenschätzen und Straßenbau zu. Voll in die Zukunft. Allein in Deutschland werden pro Tag 70 Hektar Land zubetoniert. Ein Großteil der Versiegelung geht auf das Konto des Straßenbaus. Der Bundvorsitzende Hubert Weiger sagte, zwar habe die Bundesregierung schon vor Jahren das Ziel ausgegeben, diese auf 30 Hektar täglich zu begrenzen. Trotzdem werde beispielsweise weiter an einem Bundesverkehrswegeplan festgehalten, mit dem unsinnige Projekte wie der Neubau der Autobahn A14 in Sachsen-Anhalt durch eine der am dünnsten besiedelten Gegenden Deutschlands fortgeschrieben werden. Die A14 wird parallel zu einer vorhandenen Bundesstraße gebaut, weil Neubau den Unternehmen mehr einbringt als Ausbau, so Weiger. Die Politik in der Bundesrepublik, so der Bundvorsitzende, sei geprägt durch den Grundirrtum, dass der Boden dadurch geschützt sei, dass er sich im Eigentum von Menschen befindet. Schöner Satz. Dabei überwiege bei Landbesitzern immer häufiger das Verwertungsinteresse, das Bewirtschaftungsinteresse. Auch Bauern, denen es angesichts des Drucks auf die Preise von Lebensmitteln durch die Handelsketten immer schwerer fällt, von ihrem Beruf zu leben, greifen zu. Ja, wenn ihnen für den Verkauf ihrer Äcker, Straßen und andere Bauprojekte Millionensummen geboten werden. Klaus Döpfer berichtete, eine Bodenschutzrichtlinie der Europäischen Union, über die 8 Jahre lang diskutiert worden war, sei letztlich am Veto der Bundesregierung in der EU-Kommission gescheitert. Hinter dem Widerstand der deutschen Politik steckten maßgeblich die Landwirtschaftsverbände, sagte Döpfer auf Nachfrage der Presse. Die Bodenrichtlinie sei noch von der alten EU-Kommission unmittelbar vor dem Amtsantritt der neuen am 1. November 2014 zurückgezogen worden. Mithin ist also bereits die Regierung von CDU, CSU und SPD für das Scheitern verantwortlich. Gut, die Verknappung des Bodens einerseits und seine zunehmende Nutzung als Anlageobjekt hat insbesondere in Europa auch zu einer Explosion der Preise für Ackerland geführt. In der Bundesrepublik haben diese sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. In Rumänien, wo zahlreiche europäische Großinvestoren auf der Jagd nach Ackerland sind, erhöhten sich die Preise laut Bodenatlas seit 2004 sogar um 1.800%. Dort wie auch im Osten Deutschlands konzentriert sich das Eigentum am Boden in immer weniger Händen. Ja, unser Tontito hier, der Ministerpräsident Rajoy, der hatte ja auch was zu sagen zu diesem Thema. Also nicht nur, was wir vorher schon gesagt haben, dass er keine Gefahr sieht hier in Spanien, dass die Rechtsradikalen und Xenophobie, Rassismus zunimmt hier und so, der in der Lage ist, sich hinzustellen und zu erklären, die Krise ist vorbei. Ja. Der hat natürlich auch was zu sagen zum Thema Klimawandel. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Jahre her. Einmal seine Äußerung bei dieser Katastrophe da in Galizien mit dem Schiff, ne, wo weiß ich wie viel Hunderttausende von Tonnen Öl ausgelaufen sind im Meer. Da hat er sich schon einen Ruf gemacht als Umweltschützer. Und dann noch in einer anderen Situation, wo es auch ging um das Thema Klimawandel und so, hat er sich auch hingestellt und sagt, ja, da ist keine Gefahr. Haben die Leute nachgefragt, wieso kommt er zu dieser Einschätzung? Sagt er, ja, ich habe einen Cousin, der ist Meteorologe und der sieht es auch so. Das braucht man nicht so ernst zu nehmen. Ja. Solche Typen haben wir hier. Ja, das ist das Niveau von einem 12-Jährigen. Da müssen wir immer wieder, auf diesen berühmten 12-Jährigen müssen wir immer wieder zurückkommen. Der ist selber doof und denkt, die Leute sind ungefähr auf seinem Niveau, wenn er so etwas vor der Presse wahrscheinlich erzählt. So ein Dummbeutel. Im Spiegel ist ein längerer Artikel über die Partei Podemos diese Woche erschienen. Sanft und radikal heißt es da. Und da haut man auch in das gleiche Klischee wie auch hier die rechte Presse. Man nennt diese Leute einfach Populisten. Sanft und radikal. Spanien, der rasante Aufstieg der Protestpartei Podemos, schreckt die Regierung. Jetzt heißt es direkt, ohne zu erklären, die Populisten warnen vor einem dritten Weltkrieg in Europa. Das heißt, auch der Spiegel übernimmt undifferenziert diesen Ausdruck Populisten. Und ich habe übrigens gestern in El País einen Artikel gelesen, da bezeichnet jemand die Podemos-Partei, einer dieser ernsthaften Kommentatoren, die Kommentaristen, die da ihre langen Kolumnen schreiben, als totalitäre Partei. Weil sie ja andere Parteien, zum Beispiel die Banken und die Finanzindustrie fördern, weil sie die ausschließen. Das heißt, wer die Finanzindustrie ausschließen möchte aus dem aktuellen politischen Prozess, der ist eine totalitäre Partei. Toller Witz. Jedenfalls, ich zitiere mal so ein paar Highlights aus diesem Artikel. Wir gehen aufs Ganze, sagt Pablo Iglesias neulich. Er wolle gewinnen, um in Spanien ein ganz neues politisches System zu errichten, das die Mehrheit des Volkes repräsentiert. Wie die linkspopulistische Partei Syriza in Griechenland, die gute Chancen hat, Ende des Monats zur stärksten Partei gewählt zu werden, ist auch Podemos, auf Deutsch Wir können, in der Eurokrise als Gegenbewegung zum traditionellen Machtapparat entstanden. Am 17. Januar ist es ein Jahr her, dass Iglesias seine Partei erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. 4 Monate später bei der Europawahl holten sie auf Anhieb 8% der Stimmen und schickte 5 Abgeordnete ins Europaparlament. In landesweiten Umfragen nahm die Unterstützung seither stetig zu. Im Dezember lag Podemos in der direkten Wählergunst sogar vor den Sozialisten auf dem 1. Platz. Die mit absoluter Mehrheit regierende Volkspartei stürzte ab. Für den 31. Januar hat Iglesias seine Unterstützer zu einer Großdemonstration nach Madrid gerufen. Ja, ja, also alle Umfragen in letzter Zeit platzieren die Podemos, diese neue Partei, auf dem ersten Platz. Jetzt, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern wurde die letzte veröffentlicht und da kommen sie praktisch auf 28%, also einige Prozentzahlen mehr als die PP und deutlich mehr als die Sozialdemokraten. Und wenn morgen gewählt würde, dann wäre das Resultat dieses. Und was jetzt halt stattfinden wird noch in den nächsten Monaten und jeden Monat mehr, jeden Tag mehr, ist diese brutale Hetzkampagne gegen diese Partei, sowohl von den Rechtskonservativen wie auch von den Sozialisten. Und die wollen halt ihre Pfründe retten und sehen jetzt die Gefahr, dass sie da ausgebotet werden. Und also deshalb werden wir da noch ganz viele Lügen und hören müssen in nächsten Monaten. Und auch, bin ich überzeugt davon, dass die eben jetzt schon vorbereiten, eine große Koalition, aber so groß nicht, weil sie die zwei kleineren Parteien sein werden, aber die haben das ganz klar, wenn Podemos die Wahl gewinnt, dann machen die eine Koalition, um eben weiterhin an den Fettnäpfchen sitzen zu können. Also für mich ist das super klar. Genauso wie Syriza in Griechenland, die Wahlen sind ja jetzt schon in zwei Wochen dort, ja. Die werden dort auch die stärkste Partei werden und dann muss man halt sehen, wie der Apparat und die Kasta, wie Pablo Iglesias sagen würde, wie die dann reagieren. Ja, den plötzlichen Erfolg ihrer Partei haben sie sich natürlich unglaublich hart verdient und zum Teil ist er ihnen zugeflogen. Den Erfolg verdankt Podemos der Krise, die Spanien während der vergangenen Jahre durchlitten hat. Der Krise heißt der gemachten Krise. Nach dem Zusammenbruch des Immobiliensektors, bis dahin Motor des spanischen Wirtschaftswunders, verloren Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz. Das Land, das noch 2007 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftete, häufte Schulden an, die bald 100% des Bruttoinlandsproduktes erreichen werden. Der konservative Premier Rajoy und seine Partei gelang es nach 2011 nicht, eine Wende auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen. Stattdessen kürzten die Konservativen stetig und stark bei den Sozialleistungen. Hinzu kam eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise der öffentlichen Institutionen. Skandale um illegale Parteienfinanzierung, Vetternwirtschaft, Bestechung, Diebstähle, illegale Bereicherungen flogen auf. Die meisten trafen die regierende Volkspartei. Die sogenannte Kleptokratie, die hier an der Macht ist. Aber auch die linken Gewerkschaften, Sozialisten und Kommunisten, ja sogar die Familie des Königs ist betroffen. Die Korrupten kleben natürlich an ihren Posten. Die Justiz braucht nun schon Jahre, um die Skandale aufzuarbeiten und wird dabei immer wieder von Politikern behindert. Richter werden in ihrer Arbeit gestört oder abgesetzt. Darüber sind viele Spanier so verzweifelt, dass sie die Korruption in Umfragen zuletzt als zweitgrößtes Problem nach der Arbeitslosigkeit sahen. Podemos ist das Resultat also des gescheiterten Oligarchenregimes, sagte Pablo Iglesias Mitte November in einer programmatischen Rede vor rund 1000 Anhängern im Madrider Theater Nuevo Apollo. Da war er gerade in einer Abstimmung via Internet zum Generalsekretär ausgerufen worden. Gut, meine Damen und Herren, Podemos, also eine Partei, von der wir viel Gutes erhoffen, aber auch nicht allzu viel, weil wir wollen uns nicht freuen, denn wir wissen, diese Parteien haben eine kurze Lebensdauer, vielleicht von 2, 3, 4 Jahren, eine Legislaturperiode und danach passen sie sich an, werden unterwandert, werden ausgehöhlt und verlieren dann ihren Charakter und ihr Wesen. Siehe die Grünen in Deutschland zum Beispiel. Gut, beenden wir den Katastrophenblock heute. Der war ein bisschen lang. Wir hatten viele Themen. Werfen wir noch einen Blick auf die Internetpresse. Nach Terrorattacken in Paris, Westen fürchtet weitere Anschläge.

Hörer von Radio Niemandsland, egal wo ihr seid, egal wo ihr mich hört, ob die Welt, ich kann auch mit dem Plattdütsch schnacken. Grüße aus Barcelona nach Hamburg und in die ganze Welt. Schluss der Sendung, Musik und Kino. Der Liedermacher, Rocker Rio Reiser wäre am vergangenen, gestrigen 9. Januar 65 Jahre alt geworden. Der Fred Shea-Preisträger Rio Reiser gilt als einer der größten deutschsprachigen Rockpoeten seiner Zeit. Nachdenklich, scharfsinnig und immer brillant. Wir gedenken seiner hier im Niemandsland. Bis das Leben mit dem Tod aufhört. Ja. Und hören uns seine Stimme an. Nach dem Tod ist es auch so eine merkwürdige Sache, die. Ich weiß nicht, was danach kommt oder ob danach was für uns Vorstellbares kommt. Ne? Aber ich weiß nicht, gibt es so viele Möglichkeiten, außer Angst vorm Tod zu haben oder. Den irgendwie auch als ein tolles Abenteuer auch zu erwarten. Mhm. Also wenn die Todessehnsucht, wenn die so ist, also das ist mir, aber das kenne ich auch, ja, dass man sagt, also man will weg aus dem Leben, weil man nicht leben will, jetzt in der Form, wie wir jetzt leben, ne, dann ist es, das ist nicht das, was ich eigentlich meine, aber was ich auch kenne. Mhm. Aber was ich für mich meine, ist, sozusagen, ja, da ist das Leben, ne? Und dann kommt danach auch noch bestimmt was ganz anderes Spannendes. Ja. Und davor will ich nicht unbedingt Angst haben. Es gibt ja auch so den Gedanken, den einige Leute haben, dass man einfach nur die Hülle wechselt. Zum Beispiel gewisse Kulturen. Ja. Und das ist eine Sache, die du dir durchaus vorstellen kannst. Also die nicht im herkömmlichen so ein Tod aus, sondern Transzendenz in eine andere Existenz. Ja, so ein Flash. Und manchmal denke ich eben bei Land in sich zum Beispiel, dass das so gemeint ist, obwohl ich nicht genau weiß, was bei Land in sich gemeint ist. Ja. Es ist irgendwie was, vielleicht sowas gemeint. Es ist auch für mich jeden Abend anders, weil manchmal sind es ganz schöne Sachen bei Land in sich, wie das Konzert ist fertig oder ich möchte gerne Urlaub machen oder eben sowas wie Tod. Ja, irgendwie. Aber es gibt ja auch noch, selbst innerhalb von der Daseinsform, denke ich, dass es sowas wie Tod auch immer wieder gibt. Also der Tod den sehe ich auch immer wieder in dem. Rio Reiser in einem seiner Interviews von 1983, da äußert er sich über das Leben nach dem Tod und den Tod selber. Wir gedenken heute seiner. Wir haben ihn hier im Niemandsland sehr gern gespielt und werden ihn auch weiterhin immer wieder bringen. Nicht zu oft und nicht zu viel, damit die Hörerinnen und Hörer nicht müde werden, aber ich glaube, man wird nie müde, ihn zu hören. Eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne, für immer und dich, Rio Reiser. Ich lache für dich,

alte und uralte Filme jetzt wieder laufen. Letzte Woche hatten wir hingewiesen auf West Side Story. Jetzt diese Woche am Dienstag gibt's abends um 8 Uhr Abschied von gestern, Alexander Kluge zum Beispiel. Dann, wenn sowas interessiert, am Donnerstag um 16 Uhr My Fair Lady von George Cukor. Und also es lohnt sich immer da ein bisschen reinzugucken. Ja, und dann an Bammel nochmal, denkt dran, dass man die Eiswürfel, dass die nicht nur nützen für einen Gin Tonic, sondern man kann zum Beispiel die auch nehmen, in Socken rein tun und den Socken dann aufs Knie legen. Ne? Also das ist mein Tipp für dich. Und dann noch ein Tipp für alle, für Bammel vielleicht nicht, wahrscheinlich kennt er den schon, einen Film, den ich vor ein paar Tagen gesehen habe, das ist ein absolutes Muss. Man muss den sehen. Ja? Der heißt Relatos Salvajes, also auf Deutsch vielleicht brutale oder wilde Geschichten. Ja, der heißt auf Deutsch Wild Tales, so haben die den genannt. Ach so? In Deutschland in den Kinos läuft er unter Wild Tales. Jeder dreht mal durch, also der, als Untertitel. Ach so? Da verrät man ja schon fast zu viel. Ja. Also im Grunde sind es 6 Filme, 6 voneinander unabhängige Geschichten. Der Direktor ist Damian Cifron, ein Argentinier, ganz neu, der Film, ja. Einer der Darsteller, Ricardo Darín. Also ich kann nur jedem und jeder empfehlen, diesen Film sich anzugucken, wenn ihr euch selber einen Gefallen tun wollt. Ich habe mir, wo der Film zu Ende war, dann beim Rausgehen die Gesichter der Leute angeguckt. Ja, es war Wahnsinn. Ja, du, ein Lächeln, Schmunzeln war das Mindeste, bis hin zu einem breiten Grinsen auf allen Gesichtern. Also wirklich, geht rein in diesen Film, Relatos Salvajes. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich habe den Film schon vor vielen Wochen gesehen, vor Weihnachten, und der hat mir sehr gut gefallen. Sagen wir kurz, worum es da geht. In diesem Film geht es um eine Menge offener Rechnungen und am Ende sind alle beglichen und natürlich viele Menschen sind tot. Die schrille argentinische Sozialsatire Wild Tales, also Relatos Salvajes, wilde Geschichten, die als einer der Favoriten für den Auslands-Oscar gehandelt wird, feiert also ein Gefühl, das einen schlechten Ruf hat, nämlich das Gefühl der Rache. Du hast gesagt, Regisseur Damian Cifron zeigt, wie dünn die zivilisatorische Schicht unserer Gesellschaft ist. In diesem Film revanchiert sich jeder, der sich ungerecht und schlecht behandelt fühlt bzw. behandelt wird, ohne Rücksicht auf Verluste für erlittene Schikanen. Cifron erzählt, wie ein Musiker all jene in den Tod schickt, die seine Karriere verhindert haben, wie sie zwei Autofahrer auf einer Landstraße erbittert bekämpfen, und mit maliziösem Humor beschreibt er Menschen, die sich das Leben zur Hölle machen und schließlich zusammen umkommen. Das ist auch sehr lustig. Ich will nicht zu viel verraten, aber eine Szene, die mich wirklich zum Lachen gebracht hat, war, als diese zwei Männer sich da totschlagen auf der Landstraße und am Ende sind zwei ausgebrannte Skelette im Auto und ein Bulle bemerkt, Crimen passional, ein Verbrechen aus Leidenschaft. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Niemandsland. И я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Meine Damen und Herren, wir müssen in wenigen Minuten raus. Also wie gesagt, wir empfehlen diesen Film, der ist wirklich klasse. Ein Episodenfilm aus 6 abgründigen Geschichten, wo eine wirklich besser ist oder abgründiger als die andere. Unbedingt ansehen. Werner, ein schönes Wochenende, alles Gute. Agur, yao. Gleichfalls und bis nächste Woche. Je suis Charlie Hebdo. Meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Kannst du mehr Gift reintun? Er ist ein Kind. Er wächst, er wird älter. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es wäre besser, wir rotten gleich die ganze Sippe aus. Weißt du, ich fühle mich gerade ein bisschen... Was hast du denn? alles gut? Das muss ja inzwischen eiskalt sein. Finger weg! Lassen Sie das, ja? Wo haben Sie denn das Kellnern gelernt? Können Sie uns nicht vielleicht mal in Ruhe essen lassen? Schönes Wochenende, werden Sie glücklich. Agur. Dieser Hund hinter dem Haus, all das hat ich weiß, dass ich nichts weiß oder nichts glauben kann. Und niemand hört den Hund außer mir, aber ich hab gesehen, was ich sah. Schneide ich eine Scheibe von dem guten Schinken ab und ich geh damit in den Hof. Am nächsten Tag geh ich und nehm den Schinken wieder mit hoch. Und morgen versuch ich es mit einem Knochen. Dach ist ein Himmel, du sagst, dir geht es gut. Ich hab gesehen, was ich sah, und manchmal ist das schon Gewissheit genug. Ja, ich hab gesehen, was ich sah. You know.